herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Rios Wochensicht. Diesmal die Woche 22, wenn ich mich nicht täusche. Ja. 22, 2011. Und es ist Montag, der 30.05.2011. Und die zweite Sendung schon montags jetzt hier. Ja, muss mich auch echt noch dran gewöhnen, dass es jetzt hier so ein Wochentag ist. Ja, aber... Ja, ich meine, was soll's? Es geht, ne? Es geht. Die Woche war eigentlich recht interessant von den Meldungen, die es gab und von den Vorfällen. Ich glaube am 26. war es, war das G8-Forum, und zwar ein ganz besonderes, das erste Mal, bei dem es auch offiziell um Internetgeschichten ging. Also Nicolas Sarkozy, der französische Ministerpräsident, hat tatsächlich eben eine sogenannte EG8 einberufen, in dem über die Zukunft und die Sicherheit des Internets geredet werden konnte. Von den 8 wichtigsten Staaten, unter anderem waren auch Vertreter aus der Branche von verschiedenen Ländern anwesend, so auch Jeff Jarvis, der eigentlich für den Präsident des Internets, Leo Laporte, ja, wie es immer scherzhaft heißt, eingesprungen ist. Und Jeff Jarvis hat in einem Video eine ganz interessante Aussage gemacht, beziehungsweise in einem Video nicht, das wurde auf Video aufgenommen dann. Hat er einfach in den Raum gestellt auf alle Fragen oder auf alle Probleme und Anmerkungen, die eben Sarkozy vorgebracht hat und auch andere von diesen G8-Staaten Politiker, hat er einfach gesagt, fügt einfach dem Internet keinen Schaden zu. Fertig. Das war natürlich eine bombenfeste Aussage und absolut richtig, ja, weil ich sag mal ganz klar, was die Führer der Welt da schon so losgelassen haben, insbesondere Sarkozy, das hat teilweise schon fast den Boden ausgeschlagen, ja. Also da kann von freiem Internet eigentlich nicht mehr die Rede sein. Leider war das auch eine rhetorische Vorlage für Sarkozy, da ganz gewaltig die Keule zu schwingen. Da wurde jedes Metier bedient, zum Beispiel Terrorismus, Kinderschändung, Kinderpornografie und etliche andere Sachen, die einfach in diesem Klischee eben da drin sind, ja, der Raubkopiermörder, Kinderporno, Internetschänder, ja, an seinem Rechner, und die Staaten müssen natürlich die Menschen vor solchen Subjekten schützen, ja, ganz klar. Ja, was da blieb natürlich wieder einigen die Spucke weg, und was soll man da auch noch dazu sagen, außer Ziel verfehlt, Sarkozy weiß offenbar nicht, von was er redet, wenn es ums Internet geht, und wem zum Beispiel Allgemeinwissen oder Freiheit der Information wichtiger ist als der Geldbeutel von Firmen, dann ist das traurig und zeigt aber auch die wahre Intention von diesem EG8-Forum. Deswegen war das Ganze dann letztendlich auch in Kritik, ob es nicht besser gewesen wäre, dass dieses EEG8-Forum überhaupt gar nicht stattgefunden hätte. Nun gut, prinzipiell ist nichts großartig dabei rausgekommen, außer das, was die Staaten sowieso vorhaben. Die G8 will eben nun das geistige Eigentum, wie es immer so schön heißt, schützen. Geistig und Eigentum ist eigentlich schon sind zwei Begriffe, die gehen nicht überein. Irgendwie, ja, also was Geistiges kann kein Eigentum von jemand sein, sorry. Das ist meine persönliche Meinung. Ja, auf jeden Fall gibt es das Internet, das Video gibt es im Internet, und es ist auf jeden Fall schon mal ein Blick wert. Ich habe ja auch einen Artikel verlinkt, wo auch ein Beitrag von Lawrence Lessig gezeigt wird. Und da muss ich sagen, das ist sehr, sehr schön. Das war einer der wenigen, der sich da getraut hat, richtig auf die Pauke mal zu hauen und zu sagen, wohin es denn eigentlich jetzt gehen sollte. Ja, ein unreguliertes, weitgehend unreguliertes Internet, das eben die freie Meinung transportiert und sich nicht durch wenige Kriminelle in die Knie zwingen lässt oder eben für bestimmte Staaten dann eben nutzen lässt, um oder diese Vorfälle eben nutzen lässt, um die Meinungsfreiheit zu kritisieren. So zeigten sich auch leider zum Beispiel Frankreich in einer Linie mit China, wenn es darum geht, das Internet eben einzuschränken, zu, die einen nennen es zensieren, die anderen sagen zu sichern. Ja, auf jeden Fall ein starker Eingriff und das ist immer sehr bedenklich. Ja. Muss man schon ganz klar sagen. Ja, was auch extrem bedenklich war und auch das zeigt jetzt hier ein Stück weit, wie die Politik das Internet einschätzt oder wie sicher das Internet vor Zugriffen von dem Staat ist. Auch das muss ja mal gesagt werden. Wenn wir von Sicherheit des Internets reden, dann ist es, finde ich, in erster Linie wichtig zu sehen, dass die Informationsfreiheit gesichert ist. Ja, die Daten, die man veröffentlichen will, ist ja in Ordnung. Die Daten, die man im Internet aber nicht veröffentlichen will, aber irgendwo durchs Internet gespeichert werden können oder im Internet gespeichert werden können, wenn man die schützen will, dann müssen die auch geschützt bleiben. Und das zählt auch vor, geschützt vor Regierungen, geschützt vor den willkürlichen Zugriffen von Polizei. Ja. Und wie schnell das geht, weil man immer sagt, ja, Moment, die Polizei, wenn die was auf was zugreift, dann hat die auch einen Grund. Ja, natürlich hat die einen Grund, aber der Grund ist nicht unbedingt rechtens. Und man nimmt eben auch da oftmals wahr, dass wegen Lappalien ein großer Schaden, Entschuldigung, ei, ei, ei, ein großer Schaden angerichtet wird. So beispielsweise als der Server der Piratenpartei kurz vor der Bürgerschaftswahl in Bremen beschlagnahmt wurde, wegen einer Anfrage der französischen Polizei, weil offenbar auf Server der Piratenpartei ein Dokument liegen würde, dass bei dem es um einen Angriff auf die IT-Infrastruktur des französischen Stromkonzerns Électricité de France, ja, wahrscheinlich total falsch ausgesprochen, EDF, ja, auch bekannt als Atomskandal-Firma, ja, und da soll eben hier, oder das war eben der ausschlaggebende Grund, warum die Staatsanwaltschaft Darmstadt die Server beschlagnahmen ließ. Da bleibt einem ja fast die Spucke weg. Also das heißt, irgendein Land stellt eine Anfrage, ja, da könnte etwas Kritisches drauf sein und zack, sind die Server weg. Ja, und damit natürlich auch eventuelle Daten, die auf diesen Servern gespeichert wurden, sind dann nicht mehr sicher. Ja, man sagt, das und das wurde sichergestellt, aber was dann letztendlich tatsächlich sichergestellt wurde, was kopiert wurde, das weiß man nicht. Und die Piratenpartei prüft auch jetzt akribisch genau, ob von der Polizei irgendwelche Informationen oder Daten manipuliert wurden auf dem Server. Auch das ist natürlich eine Gefahr. Ja, ich meine, man kann natürlich sagen, ja, man muss da vertrauen, ja, aber wer, sage ich mal, sowas macht, und das war nach Meinung vieler Experten ein rechtswidriges, ein verfassungswidriges Eingreifen, das hätte dürfen nicht sein, weil es unverhältnismäßig war. Ja. Kann nicht sein, dass irgendein Land eine Anfrage stellt und auf einmal sind die Server weg, dann wird das sehr, sehr lustig, auch für Firmen, und die Rechtssicherheit in Deutschland ist dann nicht mehr gewährleistet. Unglaublich, was vorgefallen ist da mit der Piratenpartei. Ob man Freunde da nicht ist mit der Piratenpartei, das spielt da gar keine Rolle. Also jeder, der die Freiheit des Internets und auch die Freiheit an sich liebt, der war da doch einigermaßen schockiert von diesem rigorosen, willkürlichen Vorgehen, was da abgegangen ist. Und ich hoffe, dass das auch noch ein Nachspiel haben wird, so dass es nicht mehr möglich ist, für jedes Land wegen jeder Abfrage, unbewiesenen Behauptungen hier ganze Server beschlagnahmen zu lassen und damit vielleicht nicht nur politische Wahlen zu gefährden, sondern eben auch wirtschaftliche Auswirkungen zu haben, wenn es zum Beispiel um Firmenserver geht. Es spielt ja eigentlich schon gar keine Rolle mehr, ob da tatsächlich dieses Dokument gelagert ist oder nicht, weil selbst das müsste erst mal geklärt werden, inwieweit das Lagern eines solchen Dokumentes auf einem Server überhaupt strafbar wäre. Das könnte man mal noch genauer diskutieren, aber naja, die Aktion an sich, wie gesagt, ist total unverhältnismäßig und kann so nicht geduldet werden eigentlich. Gut. Das war also auch ein Aufreger in Richtung Politik, was da vorgefallen ist. Und ja, nicht ganz so schlimm, bei weitem nicht ganz so schlimm, aber doch noch ärgerlich war auch, was mit TweetPic passiert ist. Und zwar, und ich muss mal hier den entsprechenden Artikel gerade aufrufen, dass ich euch auch da wirklich nichts Falsches erzähle. Naja, kann schon passieren, ne? okay, gut. Es geht darum, dass TweetPic ja in ihren Geschäftsbedingungen jetzt drinstehen hat, dass Bilder auch rückwirkend von den Nutzern verkauft werden dürfen. Ja, also richtig gehend verkauft werden von der Firma. Und das ist natürlich gleich doppelt schlimm. Einmal möchte man auch als Privatbenutzer nicht unbedingt haben, dass seine Bilder, selbst wenn man sie öffentlich gemacht hat, also richtig veröffentlicht hat, und nichts anderes kann man übrigens bei TweetPic machen, also private Bilddateien gibt es da nicht. Dennoch möchte man vielleicht nicht haben, dass eine Firma die eigenen Bilder gegen Geld an andere Firmen verkauft. Und genau das tut eben jetzt TweetPic. Ja, und dieses Geschäft, das TweetPic da abgeschlossen hat, mit, ich glaube, einer Presseagentur war das, oder sowas Ähnliches jedenfalls, die haben, das zeigt, dass die Bilder nicht ganz so gehandhabt werden, wie die Leute das eigentlich gedacht haben, als sie das eingestellt haben. Das Problem ist, dass jetzt schon sehr viele Daten eingestellt wurden und ja, man hat das rückwirkend gemacht. Auch das ist sehr, sehr fraglich, was da passiert. Schlimmer ist es allerdings für kommerzielle oder halbkommerzielle Projekte, ja, die bereits hier ihr Bild bei TweetPic eingestellt haben, in der Hoffnung oder in der Meinung, dass eben hier dieses Bild, zum Beispiel in einer etwas geringeren Auflösung zumindest, zwar frei anzuschauen ist, aber dass man sich zum Beispiel auch selbst vorbehält, das Bild auf eigenem Wege eventuell zu vermarkten, zu verkaufen und eben bei TweetPic nur als Twitter-Bild sozusagen da was einstellt. Ja. Das ist hier dann sehr, sehr ärgerlich und da werden sicherlich auch noch Rechtsstreite, ja, doch, ich denke, da werden noch einige Auseinandersetzungen auf die entsprechenden Firmen zukommen. Also ist mir nicht ganz wohl, wie das allerdings aussieht, ja, wenn man seine Bilder unter der Creative Commons License einstellt, das ist natürlich die Frage. Da könnte man regeln, dass zum Beispiel nicht kommerziell eingesetzt werden darf, das Bild, und auch an derselben Lizenz verfügt werden kann. Das heißt eigentlich im Prinzip, wenn dieses Schlupfloch zu ist, dass eben dann die AGB von TweetPic das aussagt, dass eben die Verwendung auch von einer Creative Commons License überhaupt gar nicht möglich ist. Und das ist natürlich absolut unfassbar. Da gab es auch schon Riesenkrach bei Facebook deswegen. Und ja, also da ist noch einiges an Potenzial zu Streitereien offen. Viele Nutzer haben da die Schnauze voll, um es mal direkt zu sagen. Ja. Weil, gut, mein Tweetpic hat nicht so diese magische Anziehungskraft wie Facebook, wo man sich dann doch alles gefallen lässt. Ja, man kann ja sonst nichts, man kann ja sonst keine Alternative nutzen, weil es keine Alternative mehr gibt, immer, oder noch nicht gibt. Also kann Facebook natürlich sagen, ja, wir machen das so und fertig. Und wenn ihr das nicht wollt, dann setzt ihr, dann stellt ihr eure Bilder nicht ein und fertig. Und ja, trotzdem machen es die Leute eben, weil sie eben das nicht anders können. Ja. Wenn sie zum Beispiel mit ihren Freunden ganz einfach in Kontakt bleiben wollen. Bei Tweetpic ist es allerdings anders. Tweetpic ist nur einer von vielen Bildern und deswegen gibt es auch Alternativen. Bilderdiensten, meine ich, Entschuldigung. Und deswegen gibt es auch Alternativen. Zum Beispiel YFrog. Gefällt mir ehrlich gesagt nicht ganz so gut, aber yfrog.com oder epsilonfrog.com, ja, also yfrog.com, der Dienst ist frei, da gibt es in den AGBs so gut wie keine Einschränkungen, jedenfalls noch nicht, ja, man weiß. Aber eine Alternative wird mal wieder, ja, nicht ganz, in einem Artikel wird es erwähnt, den ich auch verlinkt habe. Doch es wird hier eins immer vergessen. Am besten ist es einfach, wenn man seine Bilder in seinem eigenen Blog veröffentlicht. Ja? Egal welches Blog. Und ich habe meins zum Beispiel jetzt bei Blogspot, also blogger.com. Und da hängt mit die Picasa-Fotobibliothek dran. Und die ist sehr, sehr gut auch vom Verwalten der Fotos her. Da kann man auch die Lizenzen direkt vergeben, Creative Commons License, oder das eben direkt mit einem normalen Copyright versehen, sodass sie nicht verwendet werden dürfen ohne Erlaubnis. Ist sehr, sehr schön. Man hat umfangreiche Möglichkeiten dafür. Und was sehr schön ist, das wird sicherlich bei einigen anderen Blogger-Diensten genauso oder Blogdiensten genauso sein. Man hat unbegrenzt Speicherplatz für Bilder, wenn die Bilder die Größe von 800 mal 600 nicht überschreiten oder gleich sind. Ja. Das Gleiche zählt übrigens auch für Videos. Ne? Da kann man also unter 15 Minuten sind die Videos frei, also das wird nicht abgezogen von dem freien Kontingent, dem Webspace, was man hat. 1 GB hat man für Fotos, die eben größer sind. Aber wie gesagt, wenn man gerade bei zum Beispiel bei Twitter-Fotos, da reichen normalerweise 800 mal 600 schon gut aus. Und wenn man die dann eben twittert in dieser Auflösung, dann kann man eben den Picasa-Dienst sozusagen unbegrenzt nutzen. Oder fast unbegrenzt. 1000 Bilder in 10.000 verschiedenen Alben und das würde reichen, würde ich sagen, machen, für die ersten Gehversuche bei Twitter. Ja, also Sarkasmus, ne? Ja, also das eigene Blog, egal bei welchem Anbieter, ist immer noch der sicherste Platz dafür. Die Blogs haben meistens auch Exportfunktionen, sodass man sich seine Bilder auch, die man zum Beispiel von unterwegs her schießt, auch sichern kann auf die Festplatte dann daheim. Auch das ist natürlich schon ein Thema bei so Diensten wie Tweetpic. Wie gesagt, ich komme halt immer wieder auf Blogger zurück, weil ich das eben selbst benutze. Da gibt es zum Beispiel auch eine Android-Applikation dafür mit Location Awareness, das heißt, ich kann genau wie ich es beispielsweise mit verschiedenen Fotodiensten machen kann, auch mit Tweetpic, ein Bild direkt mit dem Ort schicken, ja, wo ich das aufgenommen habe. Das wird dann angezeigt, das kann man auch abschalten, wenn man das nicht will, und kann dazu einen Text schreiben und eben nicht nur einen kleinen, sondern auch einen großen bei einem Blogdienst, klar. Und kann das ruckzuck machen. Also ich kann entscheiden, ob ich entweder in 10 Sekunden das Bild verschicken will, zack. Oder ob ich eben einen riesen Text noch dazu schreiben will und dann ja, dauert es etwas länger, aber man hat einen richtigen Blogartikel gleich drin. So offizielle Google-Applikation. Und für WordPress, ja, da gibt es auch was ganz Feines. Ich weiß nicht, ob das auch mit diesem Location Awareness ist, aber da gibt es auch eine ganz feine App dazu, nicht nur zum Bloggen über WordPress, sondern auch zum Verwalten des WordPress-Blogs. Sehr schön. Und die ist auch sehr, sehr beliebt im Android-Market. Also, das ist auf jeden Fall finde ich eine ganz gute Alternative, einfach seine Bilder in einem eigenen Blog hochzuschicken und dann ja, hat sich die Sache. Ne? Hui, so, bezahlen mit NFC, den NFC-Chip. Das wird jetzt endlich Realität. New York, ich habe es schon in anderen, in vorherigen Sendungen immer und mal wieder angesprochen. Ja, NFC-Chip, die, ja, sag ich mal, die, nicht unbedingt die Zukunft, ja doch, die Zukunft. Lass mich mal ein bisschen, lass mich mal ein bisschen, ja, ein bisschen in die Zukunft gucken und ich würde sagen, das ist es, ja. In Japan schon seit vielen Jahren üblich, ich habe auch das schon ein paar Mal erwähnt, bei uns leider noch nicht ganz so. In New York hat jetzt das Zahlen mit NFC-Chip begonnen und ich hoffe, dass bald viele weitere Länder und Bankdienste dazukommen. Bisher ist es noch sehr eingeschränkt, man braucht ein Sprint-Konto, man braucht ein Nexus S Android-Handy und man braucht eine Bezahlkarte von oder ein Vertrag mit der City Core und Mastercard, ja, war das genau. Also es ist schon ziemlich eingeschränkt. Jetzt noch, es ist, gilt jetzt als Test so die ersten Versuche. Ich bin sehr, sehr gespannt, wohin das führt. Ich will einfach auch so, wie man es in Japan macht, ja, das ist so fantastisch. Wenn ich eine Cola am Automaten ziehe, ja, dann gehe ich hin, halt mein Handy dran und dann kriege ich die Cola. Batsch. So soll das sein, ja. So ist, das ist schön. Oder ich bezahle im Supermarkt und halt mein Handy an so ein Pad, zack, und dann wird's abgebucht. So ist das. So soll das sein, ja. Und, das geht schnell. Das ist effektiv. Und es ist optional. Also keiner soll jetzt denken, ja, sein Bargeld verschwindet aus dem Portemonnaie. Nein, aber bitte die Leute, die eben auf solche Zahlungsmittel zurückgreifen wollen mit dem NFC-Chip, die sollen das doch bitte können. Da braucht man auch nicht so lange an der Supermarktkasse zu warten, bis jemand hier seine EC-Karte durchgezogen hat. Ja, dann dauert das wieder ewig. Dann muss er seine PIN eingeben. Dann dauert es nochmal. Ja, oder muss sogar noch unterschreiben. Nein, da geht man hin, hält sein Handy dran, dann macht's piep und fertig ist bezahlt und kann einpacken und der Nächste kann an die Kasse gehen. Dann, ja, das wäre doch mal eine schöne Sache, oder? Nicht so lange an der Kasse stehen. Und eine weitere schöne Sache wäre, dass man eben ganz locker sein Handy einstecken hat und sonst nichts mehr. Braucht eigentlich nur noch ein geprüftes elektronisches Dokument als Ausweis da drauf, ja, dass das noch legal ist und dann braucht man überhaupt kein Portemonnaie mehr mitzunehmen, dann hat man einfach nur noch sein Handy drin und kann sich ausweisen, kann bezahlen, ja, der Rest kann man sowieso schon machen, ja, braucht man sowieso nichts mehr sonst. Also Leute, das ist es, finde ich, und wehe dann, der Akku von dem Handy geht mal leer, ja, dann ist man total aufgeschmissen. Dann wird es aber wirklich kritisch. PayPal, die haben diesen NFC-Bezahldienst genannt Wallet von Google, ja, Wallet, dann auch gleich unter Beschuss genommen und klagt gegen Google jetzt. Ja, das ging schnell. Der Dienst ist noch keinen Tag angekündigt und schon wird dagegen geklagt. Ich meine, man ist es schon gewohnt. Mittlerweile klagt ja jeder gegen jeden wegen allem. Ja, ich weiß nicht, was das soll, aber gut, hier sagt eben PayPal, die Mitarbeiter, die zu Google gewechselt haben, die haben Geschäftsgeheimnisse mitgenommen und an Google geliefert. Und das kann in der Tat ganz schön schlecht bewertet werden. Da kennen die Amerikaner keinen Spaß, die amerikanische Justiz, wenn das wirklich passiert ist. Allerdings muss man das erstmal nachweisen, schließlich haben hier diese Mitarbeiter, waren glaube ich zwei Stück, die offenbar dann weitere noch abziehen wollten, also anwerben wollten von PayPal weg. Die sind aber regelrecht übergewechselt, die haben auch da Verträge abgeschlossen und so. Und so auch die Reaktion von Google beziehungsweise dem Mitarbeiter, der eben von PayPal zu Google gewechselt ist, der hat gesagt, also man hat das Recht, einen besseren Job anzunehmen. Fertig. Das kann niemand verboten werden. Und das hat er gemacht. Und jetzt ja, findet das PayPal natürlich nicht gerade sehr prickelnd. So, kann man sich schon vorstellen. Ne? Da wechseln wichtige Mitarbeiter, es waren wichtige Mitarbeiter zu Google und dann tun die nicht viel später dann auf einmal den so einen Bezahldienst des Google Wallet vorstellen. Ne? Das dürfte übrigens auch gewesen sein mit der Zusammenarbeit von PayPal und Android, also Google und Android, weil da, ja, ich glaube, also PayPal wird nicht mehr in den Google Market integriert, weil ich glaube, PayPal will das auch gar nicht mehr. Google würde es nur zutrauen, dass sie sagen, ja, ist ja egal, das hat ja damit nichts zu tun, wir wollen das trotzdem im Market haben, aber ich glaube nicht, dass PayPal da noch interessiert ist dran. Und vielleicht kann ja auch Google mit seinem Google Checkout sich endlich mal dazu durchringen, auch in Ländern wie Deutschland eben Banküberweisung gelten zu lassen und nicht nur die Pflicht Kreditkarte. Dann wäre das eine sehr, sehr gute Alternative zu PayPal, weil mittlerweile ist so ziemlich jeder sauer auf PayPal, den ich kenne. Ja, also man war ja auch schon, PayPal war ja auch schon in letzter Zeit öfters mal in der Schusslinie, also zum Beispiel Zahlungen an verschiedene Leute eingestellt hat, WikiLeaks, ja, konnte zum Beispiel, man kann nichts mehr bezahlen über PayPal für WikiLeaks, obwohl das bis heute immer noch keine ja, festgestellte irgendwie kriminelle Vereinigung ist, sind sie auch nicht, ja, aber PayPal hat die Zahlung da eingestellt. Und das zeigt ganz klar, dass PayPal kein verlässlicher Partner ist für solche Geschäfte. Ja, also wer sich eben darauf verlässt, dass er über PayPal seine Zahlung bekommt, der kann dann eben ganz schnell hier auf die Schnauze fallen. Aber das müssen natürlich die Händler selbst entscheiden, ganz klar. Die Leute haben halt eine gewisse Bindung zu PayPal, weil man eben vor allem eben in Deutschland auch mit Banküberweisung zahlen kann. Ja, in Deutschland, in Österreich, in Schweiz ist eben die Kreditkarte nicht so weit verbreitet wie in den USA. Und da ist da eben dies das Problem. Ja, und gut, Google Checkout ist eine Alternative. Ich hätte es gern überall statt PayPal. Aber ich hätte auch gern den Bankeinzug statt Kreditkarte, weil eben das aus verschiedenen Gründen eben manchmal auch ganz vorteilhaft ist. Ja, so, und jetzt, als ob das noch nicht genug wäre, ist die letzte Woche gleich noch eine Bombe geplatzt. Ja, einen ja nicht so wörtlich nehmen. Ne? David Einhorn, ja, man beachtet den Namen, ja, Einhorn, ja, Unicorns and Rainbows. Ja, also wirklich fantastisch. Aber er sagt tatsächlich, Steve Ballmer muss gehen. Und ich glaube, das ist das erste Mal, dass sich das jetzt jemand getraut hat, so öffentlich zu sagen. Ja. Ist schon ein starkes Stück. Gedacht hat es eigentlich jeder schon, weil seit Steve Ballmer den CEO-Posten übernommen hat, CEO-Posten von Microsoft, ging es mit Microsoft steil bergab. Ich weiß, das hat eigentlich nichts mit Microsoft zu tun, mit Ballmer zu tun. Ja, sondern ja, Windows oder Microsoft war schon in einer schwierigen Position, bevor Steve Ballmer CEO geworden ist. Ja. Bill Gates ist da ja rechtzeitig genug offenbar zurückgetreten, ja, so wie das gerochen hätte, den Braten, und hat seinem alten Freund und ja, Freund weiß ich nicht genau, aber seinen alten Firmenmitbegründer Steve Ballmer eben die Führung überlassen. Und der hat es nicht geschafft, das Ruder rumzureißen. Und jetzt, nachdem Windows Phone 7 als Fail gewertet werden kann, man glaubt es kaum, es ist tatsächlich so, ist natürlich Steve Ballmer unter Druck. Und zwar ganz gewaltig unter Druck. Windows Phone 7, ich hatte eigentlich gedacht, dass es durchaus etliche Prozent Marktanteil erringen kann, aber Es sieht wirklich so aus, als ob der Markt sich nur noch aufteilt in Apple und Google, also Android und iOS. Und die anderen eben da sehr, sehr schwierige Position haben, da Marktanteile zu erobern. Also die Zukunft gehört iOS und Android, klar. Aber ich war dann doch überrascht, dass Windows Phone 7 sich nicht doch ein paar Prozent, also schon ein deutlicher Anteil am Markt geschnappt hat. Aber es ist, die Verkaufszahlen sind schlimmer als die schlimmsten Befürchtungen von den Pessimisten. Und das ist wirklich krass, weil Windows Phone 7, so diese Smartphone-Schiene, das ist momentan da, wo die Zukunftsmusik spielt. Ne? Dort spielt das Lied, das in Zukunft die Firmen beherrschen müssen. Und wenn die das jetzt verpassen, dann ist es für die nächsten 5 bis 10 Jahre äußerst übel. Ja. Und ja, was soll man jetzt tun? Der David Unicorn, Entschuldigung, der David Einhorn, der ist eben der Meinung, dass man zuerst mal einen anderen CEO braucht, um das Boot nochmal rumzureißen. Und man hat es ja schon gesehen, ja, Microsoft hat es immer geschafft, sich rauszuwinden und das wieder zu machen, was Microsoft eben in der Vergangenheit schon des Öfteren gemacht hat, das Ruder rumzureißen. Aber man traut es eben Steve Ballmer nicht mehr zu, dass er das kann. Er hat jetzt etliche Jahre Zeit gehabt, das zu tun, und er hat es nicht getan, er konnte es nicht tun. Und jetzt wird es eben ziemlich eng für ihn. Und dass jetzt hier David Einhorn, das ist übrigens der Chef des Hedgefonds Greenlight Capital, und das ist gar nicht so unwichtig, das jetzt gesagt hat, dass er zurücktreten soll. Das ist schon ein starkes Stück und ich bin mal gespannt, wie lange sich Ballmer hier noch verteidigen kann gegen die Aktionäre, gegen die Kritik, die von außen dann jetzt zwangsläufig auf ihn einprasseln wird. Ich bin da wirklich mal gespannt. Kritik hat ja auch WebP. Das ist jetzt ein Übergang. Hat ja auch WebP müssen einstecken. Ja, WebP, wenn das nichts sagt, ja, es kann schon sein, dass es vielen noch nicht großartig was sagt. WebP ist ein Bildformat, das übrigens verwandt ist mit dem WebM-Format. WebM, das habt ihr vielleicht schon mal gehört, das ist ein Videoformat, ein freies Videoformat, das Google auf den Weg gebracht hat und in Konkurrenz zu dem MPEG-LA-Produkt, also dieses MPEG-H264 steht. Und WebM hat überragende Vorteile, nicht nur, dass es frei ist, sondern eben auch die gleiche und bei manchen Codierungsvorgängen sogar in der jetzigen Version sogar bessere Codierungsresultate bringt als in H264. Und das ist eine gute Sache. Und von diesem Komprimierungsformat her, da soll jetzt auch ein Bilderformat etabliert werden und das WebP-Format. Und zwar handelt es sich dabei um ein System, das eine bessere Kompression als MPEG bietet, ja, aber die Qualität wesentlich höher ist als MPEG. Und jetzt sind wir mal ehrlich, das ist eigentlich genau das, was wir brauchen, ja. Kleinere Bilder mit besserer Qualität, ja. Und das ist eine feine Sache. PNG ist ja ganz toll. Ich mag PNG, ist auch das ein offenes System, offenes Format. Und deswegen ist eigentlich PNG ein recht gute Alternative. Allerdings die Dateigrößen sind jenseits von Gut und Böse, so dass man doch wieder vor allem bei Fotos auf das JPEG-Format zurückgreift, wenn man das ins Internet stellen will in einer einigermaßen Größe, dann sollte man eben das JPEG verwenden und eben dann doch diesen Verlust, den großen Verlust mit in Kauf nehmen. Und WebP bietet dann halt so ein Zwischending, ja, das heißt bessere Kompression als JPEG, das heißt die Dateien sind kleiner, aber eben bessere Qualität als JPEG, weniger Artefakte beispielsweise. Man kann sich auch da mal ein Bild angucken. In Chrome ist das Ganze schon drin, ja, eingebaut in verschiedenen Chrome-Versionen, ich glaube ab 10. Nein, ab Version 9 ist WebP eingebaut in Chrome und auch der Opera 11.10 hat das nativ mit diesem Format zu tun. Und da kann man das nutzen. Und mit Chrome 12 wird jetzt ein neuer Algorithmus ausgeliefert für das System, das noch bessere Möglichkeiten bietet, also noch bessere Qualitäten bietet. Und da kann man wirklich mal gespannt sein. Und ja, vielleicht, hoffentlich, gibt es dann auch mal einen Hardwarehersteller, das zum Beispiel in seiner Kamera integriert, weil, wow, das ist notwendig. Die Low-Cost-Kameras vor allem, ja, die setzen ja alle auf JPEG. Aber das bedeutet auch, dass man schon grundsätzlich ein schlechteres Bild hat, als die Kamera überhaupt aufnehmen kann, ja, wegen der Komprimierung. Teure Kameras haben ja meistens auch ein RAW-Format, ja, das unwahrscheinlich große Bilddateien hat, ja, aber dafür natürlich quasi die Qualität, die maximal bei der Kamera eben rausspringen kann. Und für die Low-End-Kameras, für die normalen Schnappschusskameras und Handykameras beispielsweise, wäre es natürlich perfekt, wenn WebP zum Einsatz kommen könnte. Dann hat man bessere Fotos, hat aber eben weniger Speicherplatzverbrauch und man braucht auch keine teuren Lizenzen zu kaufen, weil eben das WebP-Format genau wie das WebM-Format lizenzfrei ist und kostenfrei ist. Ja, und offen. Das darf man nicht vergessen. Also, WebP kommt auch jetzt weiter voran, ist auf jeden Fall ein Schritt nach vorne gekommen wieder und da kann man sich mal ausrechnen, ob da vielleicht was draus wird. Ich hoffe es jedenfalls sehr. Harald Lesch, und jetzt wieder was ganz anderes. Zack, ja, wir machen heute Zeitsprünge ohne Ende. Ja. Also hier, wir drehen hier alles komplett durcheinander, ja, und ja, das ist vielleicht für das nächste Thema gar nicht mal so verkehrt, denn wenn wir von schwarzen Löchern reden, ja, da ist es ja mit der Zeit sowieso so eine Geschichte, ja. Aber es gibt Leute, die haben unwahrscheinliche Angst vor dem Large Hadron Collider, dem LHC. Und haben die Befürchtung, dass das die Weltuntergangsmaschine ist, ja, die uns in den Abgrund stürzt, die Erde. Ja. Jetzt mal lustig zu vorstellen, dass hier so der LHC, ja, und dann machen die diesen Versuch und dann steht so ein kleines schwarzes Loch und das wird immer größer und saugt alles ein, die Erde ist weg und vielleicht das ganze Sonnensystem noch weg, zack, und ja, das war's. Aber der Herr Professor Lesch, der hat gesagt, nein, das gibt's nicht, das kann nicht sein. Das Professor Harald Lesch tut das wirklich versichern. Ja. Harald Lesch, ja, klar, der bekannte ja, wie soll ich sagen, Forscher, ja. Aber der hat auch richtige Forschung betrieben, nicht nur im Fernsehen. Das ist wirklich ein sehr respektabler Wissenschaftler. Und der hat hier ganz klar gesagt, dass es nicht möglich sei, ja, rein von der Überlegung her, ja, und auch von den Beweisen, die bisher vorliegen, denn solche Aktionen, wie es eben in dem LHC gemacht werden soll, ja, in dem eben Teilchen aufeinandertreffen, in unglaublichen Energien dann freigesetzt werden, also für diese Teilchen, ja, dass dann eben daraus ein schwarzes Loch, ein schwarzes Miniloch entstehen könnte. Selbst wenn das passiert, verpuffen diese schwarzen Löcher innerhalb von kürzester Zeit, sodass nichts passieren kann. Ja. Aber selbst diese Entstehung ist schon unwahrscheinlich. Übrigens sagt dann auch Professor Lesch, dass er praktisch uns da komplett beruhigen kann, weil eben solche Vorgänge, wie sie im LHC gemacht werden sollen, simuliert werden sollen, die gibt es in der Natur jeden Tag. Das ist ständig passiert das. Ja. Und schon seit eh und je, also auch schon als der Kosmos entstanden ist das passiert. Und die Tatsache, dass das und das fand ich besonders witzig, ja, die Tatsache quasi, sagt er, dass es die Kritiker gibt, die jetzt das LHC kritisieren können, ja, alleine diese Tatsache ist schon Beweis dafür, dass es gar nicht möglich ist, denn wenn das passieren könnte, dann wäre bereits schon im Frühstadium des Universums diese schwarzen Minenlöcher entstanden, die sich dann wieder weiter verbreitet haben und so weiter und so weiter. Und dann wäre nichts da. Dann wäre das Universum auch so nicht entstanden und wir wären auch nicht da, sodass wir auch nichts kritisieren könnten. So, zack. Also im Prinzip die sowohl die Beweis Führung als auch die logischen Überlegungen liegen ganz klar darauf, dass das LHC nicht daran schuld sein wird, ja, wenn die Erde mal irgendwann im Chaos versinken wird. Das wird sicherlich nicht der LHC sein. Vielleicht werden das die Politiker sein, aber nicht der LHC. Eigentlich schlimm, dass man überhaupt darüber sprechen muss, ja, aber solche Leute wie Rössler und ja, verschiedene Esoteriker, die machen da riesen Trara drum, ja, keine Ahnung, warum solche Leute, Wissenschaftler, wirkliche, richtigen Wissenschaftler wie Rössler, Otto E. Rössler zum Beispiel, da dann eben so auf diese ja, Sensationstube drückt, ja, weiß nicht, was das bringen soll, da müsste es eigentlich wissen, aber naja, gut. Jeder hat da seine eigenen Intentionen und ich habe jetzt auch eine Intention, nämlich die Wochensicht zu beenden und ihr hört schon, die positiven Auswirkungen ist, ich mache mir ein paar Minuten länger Gedanken über die letzte Woche, ja, weil ich hier länger Zeit habe jetzt Montag, das ist nicht so dicht gedrängt. Ja. Erst um 18 Uhr geht's weiter mit dem Uncasten Mo und mir und da geht's halt dann über Android. Und wenn ihr ja, Anregungen zu Rios Wochensicht habt, dann schreibt eine Mail an mich at rio@thenetcasts.com rio@thenetcasts.com oder schreibt im Begleitartikel im Blog auf wochensicht.thenetcasts.com einen Kommentar, ich freue mich da immer drauf. Und somit möchte ich mich jetzt verabschieden von euch. Bleibt gesund, habt eine schöne Woche, haltet die Ohren steif. Ciao! Ah ja, und falls ihr im Pfälzerwald Windkatzen seht, ja, dann grüßt die mal von mir, ne?